بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Predigt über die letzte Phase geredet, die nach der Erscheinung der großen Zeichen erfolgen wird. Und wir haben bereits gesagt, dass diese letzte Phase sich komplett unterscheiden wird von allen Phasen, die vorher waren. Auch gegenüber allen großen Zeichen, die wir bereits kennengelernt haben. Und diese Phase beginnt damit, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Engel Israfil befiehlt, das erste Mal in das Horn zu stoßen. Und dieser erste Stoß, wie wir bereits gesehen haben, ist der Stoß des Erschreckens, bei der das Universum vernichtet wird. Das Universum, so wie wir es kennen, wird nicht mehr bleiben. Die Sonne wird erlöschen, die Sterne werden herabfallen, die Meere werden zu Feuer werden. Und die Erde wird unaufhörlich beben und sie wird sich spalten und so weiter. Und dieser Schrei des Horns, dieser Schrei wird kommen, während die Menschen in ihrem Alltag beschäftigt sind. Sie werden mit ihrem Diesseits beschäftigt sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. So plötzlich werden sie diesen Schrei hören. Und dieser Stoß, dieser Hornstoß wird so plötzlich kommen, dass keiner von ihnen mehr die Chance haben wird, noch irgendein Vermächtnis zu hinterlassen, noch zu seinen Angehörigen zurückzukehren, sondern da wird jeder dann sterben. Imam At-Tabari überliefert in seinem Tafsir, dass Abdullah ibn Amr sagte, es wird gewiss ins Horn gestoßen werden. Und die Menschen werden sich in ihren Gassen, Märkten und Versammlungen befinden. Es wird sogar so sein, dass zwei Männer über den Preis eines Stoffs verhandeln werden, sodass der eine es noch in seiner Hand tragen wird, während dann ins Horn gestoßen wird. Und es wird so sein, dass der Mann morgens aus seinem Haus gehen wird und nicht mehr zurückkehren wird, weil dann bereits ins Horn gestoßen wurde. Und nach dem Stoß des Schreckens befiehlt der Erhabene Allah dem Engel Israfil, ein zweites Mal ins Horn zu stoßen. Und wie wir bereits gesagt haben, ist dieser Horn ein gewaltiger Horn, dessen Maße und Umfang allein Allah subhanahu wa ta'ala kennt. Es wird der Stoß des Todes sein. Nachdem wir bereits den Stoß des Schreckens kennengelernt haben, wird dieser zweite der Stoß des Todes sein. Als wären die Leute, als wären die Menschen, als wären die Lebewesen auf Erden und im Himmel vom Donnerschlag getroffen und dann zusammengebrochen. Deswegen wird dieser auch wie vom Donnerschlag getroffen und er wird genauso auch der Hornstoß des Todes genannt, weil dann alle Lebewesen sterben werden, bis auf diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Augenblick ausnehmen wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ Lasse sie nur, bis sie ihrem Tag begegnen, an dem sie wie vom Donnerschlag getroffen zusammenbrechen werden. Wie vom Donnerschlag getroffen werden sie zusammenbrechen und dann sterben. Nachdem die Lebewesen diesen Hornstoß gehört haben, werden sie alle sterben. Die in den Himmeln sind und auch diejenigen, die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Menschen werden wie vom Donnerschlag getroffen zusammenbrechen und sterben. Ich bin dann der Erste, der aufersteht und finde Musa sich an den Thron festhaltend. Ich weiß nicht, ob er genauso wie vom Donnerschlag getroffen zusammengebrochen ist und dann vor mir auferstanden ist oder ob Allah ihn hiervon ausgenommen hat. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie lange ist der Abstand zwischen dem ersten Hornstoß und dem zweiten Hornstoß? Und die Antwort darauf liefert der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist. Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zwischen den beiden Stößen gibt es 40. Und die Anwesenden fragten, O Abu Huraira, meinst du damit 40 Tage? Er erwiderte, Ich weigerte mich. Sie fragten, meinst du 40 Monate? Er sagte, ich weigerte mich. Sie fragten, meinst du 40 Jahre? Und er sagte wieder, ich weigerte mich. Ich weigerte mich, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam hierüber zu befragen. Somit liegt das Wissen über diese 40 bei Allah. Ob es nun 40 Tage sind oder Monate oder Jahre, allein der Erhabene Allah hat Kenntnis darüber. Aber wenn diese 40 vorüber sind, nach dem ersten Hornstoß, wird Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil befehlen, ein zweites Mal ins Horn zu stoßen. Und es wird der Stoß des Todes sein. Oder so, als wären sie vom Donnerschlag getroffen und dann zusammengebrochen. Und die Gelehrten, sie sind sich uneins darüber, ob es nun drei Hornstöße sind oder nur zwei. Einige Gelehrten haben gesagt, dass der Stoß des Schreckens und des Todes ein einziger Hornstoß ist. Das heißt, Israfil wird ins Horn stoßen, sodass am Anfang dieses Stoßens die Menschen erschrecken werden und am Ende, wenn der Laut immer lauter wird und immer höher wird, werden sie dann sterben. Am Ende des Stoßens dann hin werden die Menschen dann und die Lebewesen sterben. Und diese Gelehrten sagen, dass Israfil diesen einen Hornstoß in die Länge ziehen wird, bis er lauter wird und die Menschen daraufhin alle sterben werden. Und diese Meinung, die vertrat Ibn Hajar und Imam al-Qurtubi und sie sagten zwei Stöße zur selben Zeit. Am Anfang ist es der Stoß des Schreckens und zum Ende hin wird es der Stoß des Todes sein, wo dann alle sterben werden. Und Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, al-Hafidh Ibn Kathir und Imam Ibn al-Arabi, also Imam Ibn al-Arabi, der Großgelehrte, der Salafi und nicht Ibn Arabi, dieser Sufi. Also diese Gelehrten, sie tendieren eher zu der Meinung, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Engel Israfil befehlen wird, ins Horn zu stoßen für den Stoß des Schreckens, den Stoß des Todes und den Stoß der Auferstehung. Also drei Stöße. Und als Beweis brachten sie einige Verse im Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Und denke an den Tag, da ins Horn geblasen wird, und da all diejenigen erschrecken, also der Stoß des Schreckens, und da all diejenigen erschrecken, die in den Himmeln und die auf der Erde sind, außer wer Allah will. Und in einem anderen Vers sagt der Erhabene Allah, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Und es wird ins Horn geblasen, und er bricht zusammen, wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist. Also hier sterben die. Außer wem Allah will. Hierauf wird ein weiteres Mal hineingeblasen, da stehen sie sogleich auf und schauen hin. Der dritte Stoß, wo dann alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. Und wie wir ja bereits auch letzte Woche gesagt haben, sind sich die Gelehrten uneins darüber, wer hier ausgenommen ist. Die Propheten oder die Engel oder die Märtyrer. Aber wie gesagt, wir haben gesagt, dass niemand mit Sicherheit sagen kann, dass die Gruppe gemeint ist und die andere ausgeschlossen. Somit ist das Wissen bei am Haben Allah. Allah sagt im Koran, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Und es wird ins Horn geblasen und er bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmel und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen. Das heißt, dass jedes Lebewesen sterben wird. Und nur der Lebendige wird bleiben, nur der Erhabene Allah. Gepriesen ist der König aller Könige. Gepriesen ist der, der den Tod für alle Lebewesen bestimmt hat. Und er selbst der Lebendige ist, der nicht stirbt. Die Engel werden sterben. Jibril wird sterben. Israfil wird sterben. Mikael wird sterben. Selbst der Todesengel wird sterben. Und auch genauso die Thronträger, auch sie werden sterben. Und auch alle Könige werden sterben, alle Anführer werden sterben, alle Präsidenten werden sterben, alle Minister werden sterben, alle Wohlhabenden, alle Bedürftigen, alle Rechtschaffenen, alle Sünder, all jene werden sterben, die sich so sehr an diesem Diesseits festgehalten haben. Jeder wird sterben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen, bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Nur der König wird bleiben. Er wird die Himmel und die Erden zusammenrollen. Dann wird er sie in seinem Griff mit seiner Rechten nehmen und sprechen: Ich bin der König, ich bin der König. Wo sind die Tyrannen? Wo sind die Überheblichen? Allah wird sagen: Liman il-Mulku al-Yawm? Wem gehört heute die Herrschaft? Wem gehört heute die Herrschaft? Aber niemand ist da, der darauf antworten kann, weil alle gestorben sind. Alle sind gestorben. Und niemand ist geblieben, außer der Erhabene Allah, sodass niemand mehr auf diese Frage antworten kann. Und somit wird der Erhabene Allah sich selbst die Antwort geben: Lillahi al-Wahid al-Qahhar. Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Der Erhabene Allah sagt im Koran: Rafi'u al-Darajat zul-Arsh. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Der Inhaber der hohen Rangstufen und der Herr des Thrones sendet den Geist von seinem Befehl, wem von seinen Dienern er will, damit er den Tag der Begegnung warnend ankündige, den Tag, an dem sie vortreten, wobei nichts von ihnen vor Allah verborgen bleibt. Wem gehört heute die Herrschaft? Allah sagt: Wem gehört heute die Herrschaft? Allah, dem einen, dem Allbezwinger. Wo sind die Tyrannen? Wo sind die Überheblichen? Wo sind die Pharaonen? Wo sind die Zaren? Wo ist Pharao geblieben? Wo ist Haman geblieben? Wo ist Karun geblieben? Wo sind all diejenigen, die sich vom Machtstuhl sich haben verführen lassen geblieben? Wo sind all diejenigen, die sich von all den Posten sich haben verführen lassen? Wo sind sie geblieben? Wo sind all diejenigen, die sich vom Geld und vom Reichtum sich haben verführen lassen? Wo sind all diejenigen, die sich von Villen und teuren Autos sich haben verführen lassen? Wo sind die Ungerechten und diejenigen, die ihnen darin gefolgt sind? كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. All die auf ihr sind, werden vergehen. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. Deswegen, liebe Geschwister, solltet ihr eins wissen: Egal wie lange du leben wirst, du wirst gewiss sterben. Und egal wie sehr du jemanden auch lieben solltest, du wirst dich von ihm trennen müssen. Und egal wie sehr du am Sammeln bist, du wirst es zurücklassen. Nichts davon wirst du mitnehmen. Das, was du mitnimmst, werden deine Taten sein. So sorge dafür, dass du rechtschaffene Taten mitnimmst. Deswegen, liebe Geschwister, o du, dem dir Allah Reichtum gab, o du, dem dir Allah einen Posten gewährte, du sollst Folgendes wissen: Diese Welt wird zugrunde gehen und auch dein Posten wird verschwinden und nur Allah ist der Lebendige, der nicht stirbt. Wisse, dass du dich auf eine letzte Reise begeben wirst. Deshalb vergesse Folgendes niemals: Allah beobachtet dich. Er sieht, was du tust. Er sieht, was du sagst. Er beobachtet dich. Und du wirst allein sterben. Und du wirst allein befragt werden. Niemand wird dir beiseite stehen und dir bei den Fragen helfen und dich unterstützen und dich verteidigen. Du wirst alleine sterben und du wirst alleine befragt werden und du wirst alleine auferstehen und du wirst allein entweder ins Paradies oder ins Höllenfeuer gehen. Niemand wird bereit sein, mit dir ins Höllenfeuer zu gehen. Niemand. Deswegen denke darüber nach und bereite dich dafür vor. Lass dich nicht von deinem Posten täuschen. Lass dich nicht von deinem Geld in Versuchung bringen. Gib das Geld für das aus, was dir das Wohlgefallen Allahs sichert, und gib es nicht für das Verbotene aus. Gib es nicht für Diskotheken aus, gib es nicht für Drogen aus, gib es nicht für Klamotten aus, die den Zorn Allahs bringen, sondern gib es für das Gute aus, gib es für das aus, was das Wohlgefallen deines Herrn mit sich bringt, und wisse, dass dein Geld dich entweder Allah näher bringt und somit auch ins Paradies, oder es entfernt dich vom Erhaben Allah und bringt dich somit ins Höllenfeuer hinein. Möge Allah uns davor bewahren. Nimm deshalb dein Geld, nimm dein Posten, nimm dein Ansehen als Mittel wahr, um ins Paradies des Al-Abamas eintreten zu dürfen. Und eins sollst du wissen, und eins sollst du dir stets vor Augen führen, weil das der Schlüssel deines Erfolgs sein wird: Setze den Tauhid um. Setze den Tauhid um, setze La ilaha illallah um, weil das ist dein Schlüssel zum Erfolg. Setze es in deinem Leben um und halte Abstand vom Schirk, vom Götzendienst, egal in welcher Form und welcher Farbe auch immer. Ob es nun der kleine Schirk oder der große Schirk ist, Halt dich fern davon, weil dieser wird deine rechtschaffenen Taten vernichten. Und haltet den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam ein und folgt dem Verständnis der edlen Gefährten und haltet euch fern von den Bid'ah, von den Neuerungen in der Religion und seid mit den großen Gelehrten, weil diese euch die Religion erklären und derjenige, der den großen Gelehrten folgt und derjenige, der die großen Gelehrten aufsucht, wenn ihm etwas unklar ist, anstatt dass er diese Jünglinge aufsucht, die gestern erst angefangen haben und heute schon bezüglich Themen reden, die viel größer sind als sie, derjenige, der zu den Gelehrten zurückkehrt, seine Religion wird verschont bleiben. Und der Segen ist bei euren Älteren im Wissen, so wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam dies gesagt hat. Und bei Allah, eure Religion ist das teuerste und wertvollste, was ihr besitzt. Deswegen schaut, von wem ihr euer Wissen nehmt, von wem ihr eure Religion nehmt, denn Wissen ist Religion. Nehmt nicht euer Wissen von jedem. In Deutschland gibt es keine Gelehrten. In Deutschland ist ja niemand, der Anspruch darauf haben kann, irgendwelche Fatwas zu geben. Kehrt zurück zu den Gelehrten, zu den Großgelehrten und hört nicht auf diejenigen, die euch erklären wollen, dass die Gelehrten in den arabischen Ländern nicht wissen, was hier ist, nicht wissen, was hier abgeht und deshalb auch keine Fatwas geben können für uns, die hier leben. Hört nicht auf diese Scharlatane, hört nicht auf diese Dajjalin. Denn das sind diejenigen, die euch in die Irre führen werden, sondern kehrt zurück zu den Großen, denn die sind der Garant dafür, dass eure Religion verschont bleibt. Und liebe Geschwister, ihr sollt wissen, das Leben auf dieser Erde ist begrenzt. Und gewiss wird es irgendwann ein Ende finden. Daraufhin werden sowohl die Rechtschaffenen als auch die Sünder sterben. Die Leute des Tauhids als auch die Götzendiener. Die Frommen als auch die Sittenlosen. Doch wie gewaltig der Unterschied sein wird zwischen dem Tod des einen und dem Tod des anderen. Zwischen dem Tod des Muwahhid, der den Tawhid umgesetzt hat, und zwischen dem Tod desjenigen, der Schirk begangen hat. Gewaltig ist der Unterschied und wird der Unterschied sein zwischen demjenigen, der auf der Sunna gestorben ist und derjenige, der auf der Bid'ah gestorben ist. Und gewaltig wird der Unterschied sein und gewaltig ist der Unterschied zwischen dem Tod desjenigen, der rechtschaffend war in seinem Leben und zwischen demjenigen, der gesündigt hat. Sie werden nicht gleich sein. Ihr Sterben wird nicht gleich sein und ihre Auferstehung wird nicht gleich sein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Alle, die auf ihr sind, werden vergehen. Sie werden sterben. Bleiben wird nur das Angesicht deines Herrn, Besitzer der Erhabenheit und Ehre. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Und es wird ins Horn geblasen und da bricht zusammen wie vom Donnerschlag getroffen, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist, außer wem Allah will. Und wir werden dann, inshallah, in der nächsten Woche dann sehen, den letzten Hornstoß, dann wenn alle aus ihren Gräbern herauskommen werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben und möge uns zu denen gehören lassen, die den Tauhid umsetzen und die dann am Tag der Auferstehung zu den Gewinnern gehören werden. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.